Erster Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Zweiter, er tat, was Jahwe gefiel. Er lebte wie sein Vorfahre David. Er wich nicht vom richtigen Weg ab. Dritter, im 8. Jahr seiner Herrschaft suchte er Gott. Er war noch sehr jung. Im 12. Jahr begann er, Juda und Jerusalem zu reinigen. Er entfernte Opferstätten, Ascheren und Götzenbilder. Vierter, man riss die Altäre der Bale vor ihm ab. Er zerstörte die Sonnensäulen. Er zerschlug die Ascheren und Götzenbilder. Den Staub streute er auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Fünfter, er verbrannte die Knochen der Priester auf ihren Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem. Sechster, er tat dies auch in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons. Er tat es bis nach Naphtali. Er reinigte alle zerstörten Orte ringsum. Siebter, dort riss er die Altäre ab. Er zerschlug die Ascheren und Götzenbilder. Er zerstörte alle Sonnensäulen im ganzen Land Israel. Danach kehrte er nach Jerusalem zurück. Achter, im 18. Jahr seiner Herrschaft reinigte er das Land und den Tempel. Er sandte Safan, Masia und Jo. Sie sollten den Tempel Jahwes reparieren lassen. Neunter, sie kamen zu Hilkia, dem Hohenpriester. Sie gaben ihm das Geld für den Tempel Gottes. Die Leviten hatten das Geld gesammelt. Es kam von Manasse, Ephraim und allen Israeliten. Auch von Juda, Benjamin und den Bewohnern Jerusalems. Zehnter, sie gaben das Geld den Bauleitern im Tempel Jahwes. Diese gaben es den Arbeitern. Die Arbeiter sollten den Tempel bauen und reparieren. Elfter, sie gaben es den Zimmerleuten und Bauarbeitern. Sie sollten Steine und Holz kaufen. Damit bauten sie die Räume. Sie reparierten auch die Gebäude, die Judas Könige zerstört hatten. Zwölfter, die Leute arbeiteten sehr gut. Jahat und Obadja von Merari waren Aufseher. Sachaja und Mesulam von Kahat waren auch Aufseher. Einige Leviten, die Musikinstrumente spielten, waren auch dabei. Dreizehnter, sie waren Aufseher für die Lastträger. Es gab auch Aufseher für alle anderen Arbeiter. Einige Leviten waren Schreiber, Beamte und Torwächter. Vierzehnter, als sie das Geld aus dem Tempel Jahwes nahmen, fand Priester Hilkia etwas. Er fand das Gesetzbuch Jahwes. Mose hatte es geschrieben. 15. Hilkia sagte zu Safan, dem Staatsschreiber, ich habe das Gesetzbuch im Tempel Jahwes gefunden. Hilkia gab Safan das Buch. 16. Safan brachte das Buch zum König. Er berichtete dem König, deine Diener haben alles getan, was du gesagt hast. 17. Sie haben das Geld aus dem Tempel Jahwes genommen. Sie gaben es den Aufsehern und Bauleitern. 18. Dann sagte Safan, der Staatsschreiber, dem König, Priester Hilkia gab mir ein Buch. Safan las dem König daraus vor. 19. Als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. 20. Dann befahl der König Hilkia, Ahikam und Abdon. Er befahl auch Safan, dem Staatsschreiber, und Asaja. Asaja war der Diener des Königs. Er sagte ihnen, 21. geht und fragt Jahwe für mich. Fragt auch für die Menschen in Israel und Juda. Fragt wegen des Buches, das wir gefunden haben. Jahwe ist sehr zornig auf uns. Unsere Väter haben seine Gebote nicht befolgt. Sie haben nicht getan, was in diesem Buch steht. 22. Hilkia und die Männer gingen zur Prophetin Hulda. Sie war die Frau von Salum. Salum war der Kleiderhüter. Hulda wohnte in Jerusalem im 2. Stadtteil. Sie sprachen mit ihr. 23. Sie sagte zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch geschickt hat, 24. Jahwe sagt, ich werde Unglück über diesen Ort bringen. Auch über die Menschen, die hier wohnen. Alle schlechten Dinge, die in dem Buch stehen, werden geschehen. Man hat sie dem König von Juda vorgelesen. 25. Denn sie haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern geopfert. Sie haben mich mit ihren Taten zornig gemacht. Darum wird mein Zorn über diesen Ort kommen. Er wird nicht aufhören. 26. Sagt dem König von Juda, der euch geschickt hat, um Jahwe zu fragen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, 27. Dein Herz wurde weich, als du meine Worte hörtest. Du hast dich vor Gott klein gemacht. Du hast meine Worte über diesen Ort und seine Bewohner gehört. Du hast dich vor mir klein gemacht. Du hast deine Kleider zerrissen und geweint. Darum habe ich dich gehört, sagt Jahwe. 28. Ich werde dich zu deinen Vorfahren bringen. Du wirst in Frieden sterben. Du wirst all das Unglück nicht sehen. Dieses Unglück werde ich über diesen Ort bringen. Sie berichteten dem König. 29. Danach sandte der König Boten aus. Er versammelte alle wichtigen Leute aus Juda und Jerusalem. 30. Der König ging zum Tempel Jahwes. Alle Männer von Juda und Jerusalem gingen mit ihm. Auch die Priester, Leviten und das ganze Volk. Man las ihnen alle Worte aus dem Gesetzbuch vor. Dieses Buch hatte man im Tempel Jahwes gefunden. 31. Der König stellte sich an seinen Platz. Er versprach Jahwe, dass sie ihm folgen werden. Sie wollten seine Gebote und Regeln mit ganzem Herzen befolgen. So wollten sie die Worte des Gesetzes aus dem Buch tun. 32. Der König ließ alle Menschen in Jerusalem und Benjamin einen Vertrag mit Gott machen. Die Bewohner Jerusalems folgten dem Gesetz Gottes. Es war der Gott ihrer Väter. 33. Josia entfernte alle schlechten Dinge aus Israel. Er sorgte dafür, dass alle Jahwe dienten. Jahwe war ihr Gott. Solange Josia lebte, folgten sie Jahwe. Er war der Gott ihrer Väter.